Papa, Husten. Ist ja gleich wieder gut. Da, nimm den Prospan Hustensaft. Ah. Prospan Hustensaft. Für die ganze Familie. Prospan wirkt dreifach. Löst den Schleim, befreit die Atemwege, beruhigt den Husten. Mit der Kraft des Efeus. Prospan. Wieder befreit durchatmen. Prospan Hustensaft. Jetzt probieren und 2 Euro sparen. In allen teilnehmenden Apotheken. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren. Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Wer mit Öl heizt, muss sich bald etwas einfallen lassen. Wer gescheit ist, denkt schon heute ans Heizen mit Holzpellets. Denn es wird Zeit, Wärme neu zu denken. Ich denke an Komfort und Regionalität, aber auch an das Klima und unsere Umwelt. Wärme aus Holzpellets. Ein gutes Gefühl. Jetzt umsteigen. ProPellets.at. Tobende Waldbrände, Hurricanes, Überschwemmungen und Hitzewellen. So sieht die Zukunft aus, wenn wir nicht auf unsere Umwelt achten. Und deswegen legen unsere Studierenden ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Zukunft im Blick, Job in der Hand. Montanuniversität Leoben. Alles außergewöhnlich. Wir wissen nicht, wie sauber Ihr Bodenbelag ist. Doch mit einem Fliesenbelag, verlegt von Ihrem Fliesenlegermeister mit Qualitätsprodukten von Sopro, sind Sie sicher. Sopro. Qualitätsbaustoffe made in Austria. Und warum Sie mit Sopro auf Nummer sicher gehen, erfahren Sie bei Ihrem Fliesenlegermeisterbetrieb und auf sopro.at. Unser neuer Crossland. Und diesmal machen wir es anders. Kein Essen im Auto. Und der Hund bleibt draußen. Okay, vielleicht nächstes Mal. Aber hey, that's life. Dein Leben, dein Style. Der neue Opel Crossland. Jetzt Probefahren bei deinem Opel-Händler. Doppelte Datengeschwindigkeit zum gleichen Preis? Und ob es das gibt? Beim Branchensieger. Hol dir den Lidl Connect Surf-Tarif. Unlimitiertes Surfen mit doppelter Datengeschwindigkeit bis zu 80 Mbit um nur 19,50 Euro pro Monat. Lidl Connect lohnt sich. Großes Räumungsfinale bei Kicker. Vieles muss raus. Nur für kurze Zeit 35% Rabatt auf viele Möbel. Minus 35%. Jetzt gleich die besten Schnäppchen sichern. Gültig von unverbindlichen Hersteller. Preisempfehlung. Ausnahmen auf Kicker.at. Manchmal sagt schon der Name ganz viel über ein Produkt. Chlorhexamid Forte klingt, wie es wirkt. Schnell, zuverlässig und ganz schön Forte. Chlorhexamid Forte bekämpft Bakterien und hilft bei Zahnfleischentzündungen. Dank Chlorhexidin. Dein Zahnfleisch darf dir nicht wurscht sein. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Großes Räumungsfinale bei Kika. Jetzt gleich die besten Schnäppchen sichern. Was bedeutet für dich Unabhängigkeit, Stefan Kraft? Die wirklich großen Sprünge machst du nicht, indem du das tust, was alle von dir erwarten, sondern indem du genau das nicht tust, indem du deinen eigenen Weg gehst. Das ist für mich Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit ist das, was uns eigenständig macht. Mut, Haltung, Unabhängigkeit. Das sind die Werte, die uns verbinden. Die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung. Sie hören Ö3 und in 30 Sekunden fassen wir alles Wissenswerte zum Tag und zur Stunde für Sie zusammen. Diese Sendung enthielt Produktplatzierungen. 3, 2, 1, los geht's! Der Start der Final Sale Weeks in den Designer-Outlets Pandorf und Salzburg. Bis zu minus 70% vom Originalpreis sowie neue Markenangebote. Lifestyle, Fashion, Sport und vieles mehr. Die Gelegenheit, Lieblingsstücke günstiger zu shoppen. Ab jetzt Final Sale Weeks in den Designer-Outlets Pandorf und Salzburg. Alle Infos online. Es ist 16 Uhr. Hier sind die Ö3 Nachrichten. Im Studio Thomas Srb. Die Corona-Krise führt dazu, dass die Menschen in Österreich noch mehr sparen. Wegen der niedrigen Zinsen gibt es auch Interesse an anderen Anlageformen. Aber damit kennen sich immer noch nur wenige aus, sagt Meinungsforscher Peter Hayek. Offensichtlich gibt es hier Bedarf, nämlich es gibt Interesse am Aktienmarkt zu investieren. Aber auf der anderen Seite fühlt man sich schlicht und ergreifend nicht gut informiert. Mehr Finanzbildung schon in den Schulen fordern daher Industriellen Vereinigung und das Aktienforum. 17 Afghanen sind heute aus Österreich in ihr Herkunftsland abgeschoben worden. Die Demonstration gegen diese Sammelabschiebung hatten gestern Nachmittag in Wien zu langen Staus zwischen der Rosauerlände und der Heiligenstädterbrücke geführt. Ein 54 Jahre alter Kärntner ist heute am Landesgericht Klagenfurt verurteilt worden wegen einer Verfolgungsjagd, die er der Polizei geliefert hat. Er hatte zwei Polizeisperren durchbrochen und einen Zusammenstoß mit einem Motorradpolizisten verursacht, bei dem der Polizist schwer verletzt worden ist. Das Urteil, 20 Monate Haft, ist nicht rechtskräftig. Die nordische Ski-WM in Oberstdorf wird heute Abend feierlich eröffnet. Gerade zu Ende geht das erste Training der Skispringer, wo es mit Stefan Kraft einen prominenten Abwesenden gegeben hat, Ö3-Reporter Wolfgang Eichinger. Ja, aber es ist kein Grund zur Sorge. Stefan Kraft will sich ganz einfach ein bisschen erholen, Kraft tanken. Der sitzt im Hotel im kleinen Walsertal und regeneriert richtig. Und Kraft wird auch brauchen und Österreich wird Stefan Kraft brauchen beim ersten Springen am Samstag. Denn die anderen sind nicht ganz vorne dabei. Philipp Aschenwald im Training im ersten Durchgang Vierter. Manuel Fettner, der Team Oldie, im zweiten Durchgang Neunter vor Philipp Aschenwald. Da reicht es noch nicht ganz Richtung Top 3 und Stefan Kraft ist sicherlich Österreichs größte Hoffnung. Die Besten heute: Markus Eisenbichler, der Deutsche, mit Höchstweite in beiden Durchgängen und vor allem dann auch die Norweger, allen voran Halvar Egner Granerud. Und jetzt zum Wetter mit Nicola Biermeier. Sonnig und sehr mild geht es Richtung Abend. Die Luft ist immer noch diesig durch Sahara-Staub. In Hartberg und Güssing jetzt 21 Grad, in Zwettl und Windischgarsten 18, in St. André im Lavantal und in Feldkirch 16 Grad. Der Ö3-Ausblick. Morgen Donnerstag ähnlich sonnig und mild. Die Nebelfelder werden in tiefen Lagen aber mehr als heute und auch zäher. Vor allem in Niederösterreich kann es stellenweise den ganzen Tag trüb bleiben. Eine Minute nach vier ist es und das ist der schnellste Verkehrsservice Österreichs. Wir sind in Wien. Es ist üblich um diese Uhrzeit. Stau auf der Tangente. Richtung Graz. Von Hirstetten bis zum Knoten Prater brauchen Sie 20 Minuten länger. Geduld brauchen Sie auch in der Gürtelauffahrt Richtung Kagran. Weiters noch unter anderem in der Grünberg- und Altmannsdorfer Straße stadtauswärts 15 Minuten Zeitverlust. Und Salzburg A10 Richtung Salzburg zwischen Hütter und Pfarrwerfen noch immer 10 Minuten Zeitverlust vor einer Baustelle. Kommen Sie gut und vor allem sicher an Ihr Ziel. Die folgende Sendung enthält Produktplatzierungen. Sie hören das Nachmittagshoch auf Ö3. Ich wünsche Ihnen einfach einen schönen Nachmittag mit guter, leibender Musik. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Attached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. Hearts don't bleed could leave in a heartbeat. And you gotta know, yeah, you gotta know. Hearts don't bleed like mine. All they need is time. Summer is a castle I can't let go. If you never try, then you never know. I'm frozen with a broken heart. Summer is a curse and we fall. And I can't let go. If you never try, then you never know. Broke city with a broken heart. Das Nachmittagshoch auf Ö3. We'll be right back. Das gibt's ja nicht. Wie, entschuldige das Wort, aber wie geschissen, sag's mal auf Tirolerisch. Wie geschissen ist das, ja, es ist wirklich genauso. Also, worum geht's hier? Maria Aschenwald hätte bei der ersten Starmania-Staffel, das war 2002, Maria, da warst du 16. Ja, genau. Hättest du in den Recall kommen können, hättest also bei Starmania mitmachen können, hast aber überraschenderweise die schöne Botschaft bekommen, du bist schwanger. Gut, bist dann nicht angetreten. Ja. Jetzt, 20 Jahre später, kriegst du die Chance auf Starmania 2021. Dein Sohn hat gesagt, Mama, du musst da hin. Ja, genau. Hat mich mein Sohn angemeldet. Ich bin hingefahren und bin mit Corona wieder nach Hause geschickt worden. Ach Gott, dann bitte. Und jetzt hast du Corona, ich glaube es nicht. Na, ich meine, die Gesundheit steht im Vordergrund. Ich bin bei meinen Kindern daheim. Aber mir geht es gesundheitlich gut, den Kindern auch. Und die andere Situation ist mehr als beschissen. Also das ist schon was, was die Psyche in dem Moment ziemlich beeinträchtigt. Mehr als die Botschaft von Corona selber. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe dich. Also ich verstehe dich nicht nur, weil auch ich hatte schon Corona, aber du bist Passagier. Du bist vom Schicksal so hineinmanövriert worden in diese blöde Situation. Genau so ist es. Aber ich werde mich bemühen und alles daran setzen, dass ich irgendwann vielleicht doch irgendwas Positives aus der jetzigen beschissenen Sache mit rausnehmen kann. Ich muss es so annehmen, es hilft jetzt eh nichts. Das heißt aber nicht, dass du fix nicht dabei bist. Du bist einmal Ersatzkandidatin. Wenn du Glück hast, bist dabei. Ich hoffe es sehr. Jetzt kommt ja noch dazu, du bist aus Meierhofen. Meierhofen im Zillertal, ja, haben wir heute alle gehört. Eine Woche lang isoliert. Ja, genau. Man kann da gar nichts sagen. Es ist, wenn ich einen Film drehen könnte, ich würde ihn drehen, weil ich bin mir 1000%ig sicher, der würde nicht nur für Schlagzeilen sorgen, sondern auch für Einschaltquoten. Also was kann dir eigentlich fast gar nicht passieren? Es gibt es wirklich nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich möchte jetzt irgendwie, so können wir das Gespräch nicht beenden. Ich möchte dir irgendwie noch was Gutes tun. Kann ich dir vielleicht musikalisch irgendwas erfüllen, irgendeinen Power-Song, wo du sagst, ich will gar keinen Bauer-Song, aber ich hätte ganz, ganz gern, wenn das irgendwie möglich wäre, hätte ich gern von Coldplay Sky Full of Stars. Das hebt mir immer die Stimmung und die Laune und es gefällt mir einfach. Der Song wäre cool für mich, würde mir ganz fest helfen und freuen. Dann mache ich das für dich. You're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path.

Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la la la. Voller Leben, voller Rabatte, satte Rabatte. Minus 25% auf Tiefkühlprodukte inklusive Eis in Familien- und Vorratspackungen. Donnerstag bis Samstag für Jö-Mitglieder. Jetzt bei Billa und im Onlineshop. Billa, voller Leben. Infos und Details auf billa.at. Was für ein Auto wollen Sie fahren? Eines fürs Image oder eins, das genau das kann, was Sie eigentlich brauchen? Eins, an das Sie vielleicht nicht sofort gedacht hätten, den Suzuki Vitara oder den SX4 S-Cross. Die es jetzt beide übrigens um 2021 Euro günstiger gibt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und zu denen alle, die sie schon einmal gefahren sind, sagen, Suzuki, wer hätte das gedacht? Mehr auf suzuki.at. An alle, die nie mehr eine Preiserhöhung erleben wollen. Jetzt auf hot.at super einfach gratis Starterpaket bestellen, Rufnummer gratis mitnehmen, alten Vertrag kündigen und einen Hot-Tarif wählen, der immer wieder besser oder billiger wird. Das Hot was, exklusiv bei Hofer. Was ich will? Ich will Freiheit. Ich will wieder raus und mobil sein. Ich will Top-Design und die beste Ausstattung. Ich will einen Seat. Hol dir jetzt eine Seat Austria Edition mit der beliebtesten Ausstattung in Österreich und mit bis zu 7.600 Euro Preisvorteil. Und natürlich mit 5 Jahren Garantie. Na, welche Seat Austria Edition willst du? Wer mit Öl heizt, muss sich bald etwas einfallen lassen. Wer gescheit ist, denkt schon heute ans Heizen mit Holzpellets. Denn es wird Zeit, Wärme neu zu denken. Ich denke an Komfort und Regionalität, aber auch an das Klima und unsere Umwelt. Wärme aus Holzpellets. Ein gutes Gefühl. Jetzt umsteigen. ProPellets.at. Du kannst dich nicht entscheiden? Schau dir mal auf seat.at den Seat Arona an. Die Austria Edition gibt's ab 14.990 Euro. Und klar, mit 5 Jahren Garantie. Passfotos professionell und schnell machen lassen. Das ist genau meins. Bei Hartlauer gibt's Passfotos in Studioqualität. Für Reisepass, Ausweise und Bewerbungen sofort zum Mitnehmen. Hartlauer, genau meins. Tigern Sie zum Löwen. Meine Frage an Dr. Böhm. Ich habe das Gefühl, vergesslicher zu werden. Einmal verlege ich die Schlüssel, dann vergesse ich wieder die Namen von Bekannten. Langsam wird mir das unangenehm. Was kann ich da tun? Hier hat sich Gedächtnisaktiv von Dr. Böhm bewährt. Sein patentierter Kurkuma-Extrakt unterstützt nachweislich die Merkfähigkeit. Dies macht Gedächtnisaktiv zum meistverkauften Produkt für eine gute Gedächtnisleistung. Dr. Böhm. Dr. Böhm, die Nummer 1 aus der Apotheke. Liner für alle präsentiert das große Finale vom Winterschlussverkauf. Jetzt minus 35% Räumungsrabatt auf viele Möbel. Sensationelle minus 35%. Der Liner ist meiner. Gültig von der unverbindlichen Herstellerpreisempfehlung. Ausnahmen auf liner.at. Mit Sky erlebst du jeden Tag einen neuen Film. Exklusive Filmpremieren, Hollywood-Blockbuster und für Serienfans Sky Originals und internationale Top-Serien. Hol dir die größten Filme und Serien um nur 22,50 Euro im Monat. Sky, wo die besten Geschichten zu Hause sind. Jetzt Winterschlussverkauffinale bei Liner mit sensationellen Räumungsrabatten für alle. Ich hätte gerne einen Mercedes Plug-in Hybrid. Ja, eh. Einen leisen, starken, mit hoher Reichweite. Ja, eh. Für den es einen ordentlichen Bonus gibt. Ja, eh. Du sagst immer nur, ja, eh. Der Ja-eh-Bonus. Bis zu 8.700 Euro Bonus für alle, die Ja zur Elektromobilität sagen. In über 20 Mercedes-Benz Plug-in-Hybriden. Mehr auf mercedes-benz.at und bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner. Mercedes-Benz. Doppelte Datengeschwindigkeit zum gleichen Preis? Und ob es das gibt? Beim Branchensieger. Hol dir den Lidl Connect Surf-Tarif. Unlimitierter Surfen mit doppelter Datengeschwindigkeit bis zu 80 Mbit um nur 19,50 Euro pro Monat. Lidl Connect lohnt sich. Ö3, der schnellste Verkehrsservice Österreichs in 20 Sekunden. Alles da, da, da. Nur morgen, am Donnerstag, den 25. Februar, gibt es bei Interspar minus 25% auf ein Produkt Ihrer Wahl. Gilt für fast alle Produkte. Alles da, da, da. Aber nur bei Interspar. Alles da, da. Auf den Christoph Danninger und auf den schnellsten Verkehrsservice Österreichs können Sie sich verlassen. Der sagt, noch ein paar Minuten ist der Plabutsch-Tunnel gesperrt. Auf der A9 Richtung Slowenien bei Graz. Hier wird der Verkehr noch kurz angehalten. Ein defekter LKW wird abgeschleppt. Daher müssen Sie auch vorläufig noch vor den beiden Gradkorn-Tunnel warten. In Wien auf der Tangente Richtung Graz, von Hirschstetten bis zum Knoten Prater, brauchen Sie 40 Minuten länger Richtung Kagran zwischen der Hanson-Kurve und dem Handelsgate 30 Minuten. Geduld brauchen Sie auch in der Gürtelauffahrt Richtung Kagran, außerdem unter anderem in der Grünberg- und Altmannsdorfer Straße stadtauswärts. Und Salzburger 10 Richtung Salzburg zwischen Hütter und Pfarrwerfen, noch 15 Minuten Zeitverlust im dichten Verkehr. Kommen Sie gut und vor allem sicher an Ihr Ziel und na, ich glaube, da haben Sie sich verhört. Wenn Sie glauben, auf Ö3 spielt es nur das neue Zeug. Nein! Sacrebleu, ich lege Lieblingshits auf. Von den 80ern bis heute. Es klingt dann so. Und weiter geht's mit dem besten Musikmix Österreichs. In der Hillerei auf Ö3. Weißer Raum, kahle Wände. Draußen geht die Welt zu Ende. Drinnen hängt die Zeit wie nasser Sand. Du sitzt allein in deiner Kammer. Hol dir einen großen Hammer und schlag ein Loch durch deine Wand. Und sag mir, wer, ja, wer soll außer dir im Karren draußen Dreck ziehen? Schwarze Wolken, ich glaub, du musst dran glauben, dass sie wegziehen, wegziehen. Und ich glaub an dich, dich, ganz egal, was war, was ist, ist. Oh, ich glaub an dich, dich, aber du siehst es nicht, du siehst nur schwarze Wolken. Leben schon, weil du seit der Taufe von der Traufe in den Regen kommst. Jetzt erstmal kleine Schritte zurück zu deiner Mitte. Du bist einzigartig und ich frag dich, oh sag mir bitte, wer, ja wer soll außer dir im Karren aus dem Dreck ziehen? Du siehst nur schwarze Wolken. Ich glaub, du musst dran glauben, dass sie wegziehen. Und ich glaub an dich, dich, ganz egal, was war, was ist, ist. Oh, ich glaub an dich, dich, aber du siehst es nicht, du siehst nur schwarze Wolken. Bricht, ist dahinter Licht, ich glaube an dich, oh ich Es wird gut unterm Strich. You can tell by the way she walks as she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules her world. You can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl, my super girl. And then she said, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl. And super girls don't cry. And then she said, it's alright, I got home late last night. Sie hören das Nachmittagshoch auf Ö3. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Der Nachmittag, Ö3 und die Hillerei. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around it. I will be here, don't you cry. So small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you will be in my heart. Yes, you will be in my heart. From this day they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you will be in my heart. Yes, you will be in my heart. From this day. Für mich ist es immer erfolgreich oder ein erfolgreicher Tag, wenn ich Ihnen Freude machen kann. Also sei es jetzt mit der Musik, die ich auflege für Sie, oder... Juhui, ich freue mich irrsinnig. Mit 100 Euro, die Sie aktuell bei uns gewinnen können. Bettina aus Göllersdorf, du hast es ja schon hinter dir. Erklär mal kurz den ganz komplizierten, schweren Modus von diesem Gewinnspiel. Also einfach drei hören, die drei Hinweise merken, anrufen und sich über 100 Euro freuen. Genau, mehr ist es gar nicht. Der Ö3 Lockdown Countdown. Irgendwann wird dann wieder alles offen sein. Natürlich mit Maske und Sicherheitsabstand. Aber die Vorfreude drauf ist riesig und bei uns können Sie 12-mal 100 Euro täglich gewinnen fürs erste Wiedersehen, zum Tennisspielen mit der Freundin oder beim ersten Abend im Theater. Der Ö3 Lockdown Countdown mit den Wirtschaftskammern Österreichs. Nächste Runde morgen ab 6 Uhr im Ö3 Wecker. Thank you. Ist schon wieder vorbei. Wir hören uns morgen wieder ab 3 auf Ö3. It's time for my Abschiedsbussi for you. Das sind die Imagine Dragons mit It's Time. Wunderland sind wir. Na, bei Penny, mitten in der neuen Bio-Auswahl. In echt? Echt Bio. Echt Bio, echt günstig. Jetzt 25% Rabatt holen auf alle echt Bio-Produkte für nur 25 Ös. Exklusiv bei Penny. Sie ist italienischer Marmor und Eiche Natur. Sie ist Andy Warhol und Art Deco. Sie ist Azulejo und Tausend und eine Nacht. Sie ist ganz so, wie es mir gefällt. Sie ist meine Fliese. Meine Fliese. Natürlich Natur. Perfekt verlegt vom Fliesenleger. Großes Räumungsfinale bei Kicker. Vieles muss raus. Nur für kurze Zeit 35% Rabatt auf viele Möbel. Minus 35%. Jetzt gleich die besten Schnäppchen sichern. Gültig von unverbindlicher Herstellerpreisempfehlung. Ausnahmen auf Kicker.at. Die Powerpille. Das von Professor Dr. Birkmeier entwickelte Produkt gibt der Zelle Energie, macht fit und klar. NADH wirkt wunderbar. Es ist unter www.birkmeier-nadh.com sowie in allen Apotheken bestellbar. Großes Räumungsfinale bei Kika. Jetzt gleich die besten Schnäppchen sichern. Aha, eine gute Luft da herin. Weniger Pollen, weniger Feinstaub. Wie das geht? Mit der Ionit Wandfarbe von Baumit. Die aktiviert die Raumluft auf natürliche Weise. Also, jetzt mit Ionit ausmalen und das Immunsystem unterstützen. Baumit. Ideen mit Zukunft. Mehr auf baumit.com. Voller Leben, voller Rabatte, satte Rabatte. Minus 25% auf Tiefkühlprodukte inklusive Eis in Familien- und Vorratspackungen. Donnerstag bis Samstag für Jö-Mitglieder. Jetzt bei Billa und im Onlineshop. Billa, voller Leben. Infos und Details auf billa.at. Also, jetzt mit Ionit ausmalen und die Raumluft dauerhaft verbessern. Baumit. Ideen mit Zukunft. Mehr auf baumit.com. Zu jeder Tageszeit die Sonne für mich scheint. Ich hab sie stets dabei mit Vitamin D3. Solavit versorgt mich ideal mit Vitamin D3. Hochdosiert und gescheit kombiniert. Sonnige Zeiten für mein Immunsystem dank Solavit. Erhältlich in Ihrer Apotheke. Fürs Leben am Land. Das Gartenglück kehrt zurück. Alles für den perfekten Garten mit großer Vielfalt und bester Beratung gibt's jetzt im Lagerhaus und auf lagerhaus.at. Die kennen sich aus im Lagerhaus. IKEA macht jetzt so richtig Laune. Mit tollen Angeboten zum Freuen. Viele Küchenartikel, Sachen fürs Bad, Accessoires und Textilien. Jetzt reduziert. Hol dir die IKEA-Angebote zum Freuen. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Mehr auf IKEA.at. Handwerk vom Tischler. Ausgezeichnet mit dem Hobel. Jedes Stück erzählt eine einzigartige Geschichte. Von der Liebe zu den schönen Dingen. Von Plänen, die auf Anhieb gefallen. Von Menschen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ihr Tischler macht's persönlich. Ö3 ist hier. Info-Update um Punkt geht los mit dem Journal um 5 in einer knappen halben Minute. Diese Sendung enthielt Produktplatzierungen. Alles da, da. Genießen Sie jetzt mit Interspar Ihr grünes Zuhause. Spar Natur pur Bio-Saatgut oder Spar wie früher Samen aus Österreich. Selbst anbauen, ernten und eine Vielfalt an frischen Gemüsesorten genießen. Jetzt 2 plus 1 gratis. Eine Packung um 2,99 Euro. Ab drei Packungen nur 1,99 Euro. Sie sparen 3 Euro. Interspar, mein grünes Zuhause. Also drei Journal um 5 mit Thomas Sirup. Es ist 17 Uhr. Gibt es weitere Lieferprobleme beim AstraZeneca-Impfstoff? Gesundheitsministerium und AstraZeneca beruhigen. Und in Pflegeheimen sind ab nächster Woche 2 Besuche pro Woche erlaubt. Sowohl AstraZeneca als auch das Gesundheitsministerium sind heute bemüht, die Wogen zu glätten, die Berichte gestern Abend hochgehen haben lassen. Da war davon die Rede, dass bei AstraZeneca weitere Lieferschwierigkeiten drohen. Julia Schmuck berichtet. Von Sarah Walters, der Geschäftsführerin von AstraZeneca Österreich, heißt es heute in einer schriftlichen Stellungnahme, Zitat: Gestern haben wir bestätigt, dass wir entsprechend unserer jüngsten Prognose für das zweite Quartal liefern werden, was im Einklang mit unserem Vertrag mit der Europäischen Union steht. Und Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen sagt zu den Berichten über mögliche Engpässe: Also wir brauchen keine Anpassung des Impfplans. AstraZeneca hat ja offiziell auch dementiert, hat gesagt, dass diese Gerüchte nicht stimmen. Anschober erklärt, dass im zweiten Quartal der prioritäre Impfstoff von Pfizer-BioNTech kommt, also hauptsächlich dieser Impfstoff verimpft werden soll. Auf der Homepage des Ministeriums ist heute auch der Impfplan aktualisiert worden. Demnach rechnet man im zweiten Quartal mit 4,1 Millionen BioNTech-Pfizer-Impfdosen und 1,2 Millionen von AstraZeneca. Nach 9 Clustern im Kindergarten und in der neuen Mittelschule in Meierhofen im Zillertal sind jetzt schärfere Maßnahmen beschlossen worden. In Meierhofen gibt es aktuell 29 bestätigte Fälle der Südafrika-Variante des Coronavirus. In Tirol ist Ö3-Reporter Wolfgang Böhmer. Von Samstag bis Mittwoch dürfen die Bewohner und Bewohnerinnen Meierhofen nur mehr mit einem negativen PCR-Test verlassen. Dazu werden Geschäfte im Ort geschlossen, auch eine Maskenpflicht an öffentlichen Orten kommt. Sowie, so heißt es zum Mittag, einen verpflichtenden PCR-Test, sagt Bezirkshauptmann Michael Brandl. Jetzt wissen wir natürlich, freiwillig bekommen wir keinen verlässlichen Gesamtüberblick. Und dementsprechend soll eine Testpflicht vorgesehen werden, um einen Überblick zu bekommen, wie weit diese Mutante sich in Meierhofen schon ausgebreitet hat. Aus dieser Testpflicht ist dann in den letzten Stunden eine Testpflicht für die Ausreise aus dem Ort geworden. Wer also den Ort bis Mittwoch nicht verlässt, muss auch nicht testen. Pendler können sowieso ohne Test rein und raus. Kritik gibt es schon jetzt, dass die Maßnahmen zu wenig seien, es etwa eine lückenlose Isolation des Ortes geben müsste. Ob die Verschärfung ausreicht, ist unklar. Nächste Woche soll evaluiert werden. Angesichts von Lieferproblemen bei Corona-Impfstoffen plant ein Wiener Arzt nun eine Privatinitiative. Der Intensivmediziner Michael Zimpfer will auf eigene Faust den russischen Impfstoff Sputnik besorgen. Katharina Pawlowski berichtet. Er will nicht länger warten. In 2 bis 3 Wochen könnte es soweit sein, dass er den russischen Impfstoff in Händen hält, sagt der Wiener Intensivmediziner Michael Zimpfer. Dafür will er seine guten Kontakte nach Russland nützen. Vielleicht geht sein Plan auf. Und dann? Sputnik V ist in der EU, also auch Österreich, noch nicht zugelassen. Zimpfer will, sobald er den Impfstoff hat, bei den Behörden um eine Bewilligung ansuchen. Ob das klappt, ist allerdings noch fraglich. Als juristisch heikel bezeichnet die Ärztekammer das Vorhaben. Man prüfe derzeit in Kooperation mit dem Gesundheitsministerium den Fall. Bis jetzt habe man noch nie mit einer derartigen Situation zu tun gehabt. Zimpfer wiederum verweist auf Ungarn, ein EU-Land, das sich bereits mit 2 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs eingedeckt hat. Das Gesundheitsministerium fixiert derzeit den ersten sanften Lockerungsschritt für die Alters- und Pflegeheime. Künftig sollen in Heimen 2 Besuche pro Woche mit jeweils 2 Personen erlaubt sein. Den Seniorenvertretern ist das zu wenig. Tanja Malle berichtet. Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen dürfen derzeit nur einmal pro Woche von einer Person besucht werden. Das soll sich voraussichtlich in der ersten Märzwoche ändern, Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Bei den Besuchen werden wir nach wie vor die Schutzmaßnahmen brauchen, das heißt die Testung und die FFP2-Maske, wenn ich ins Alten- und Pflegeheim gehe. Aber es werden mehr Besuche, nämlich bis zu 2 Personen möglich sein pro Woche. Den Seniorenvertretern geht der nun angekündigte Lockerungsschritt nicht weit genug. Der Pensionistenverband spricht sich für tägliche Besuchsmöglichkeiten von mehreren Personen aus. Und der Seniorenbund will, dass Heimbewohner und Heimbewohnerinnen 2 bis 3 Mal pro Woche von Bezugspersonen besucht werden können. Und jetzt zu den Ö3 Österreich-Schlagzeilen. Eine der wichtigsten Radfahrerbrücken in Graz wird heuer im Sommer saniert, berichtet Ö3-Reporterin Hanna Felbinger. Und zwar die Bertha-von-Suttner-Brücke beim Augarten. Sie ist eine der wichtigsten und gleichzeitig auch unübersichtlichsten Brücken in Graz. Im Sommer soll sie jetzt saniert und auch übersichtlicher gestaltet werden. Für die Dauer der Baustelle wird die Ost-West-Verbindung über die Mur für 3 Monate gesperrt. Bis zu 4.500 Radfahrer wechseln dort jeden Tag die Murseiten. Einen 12 Millionen Euro Auftrag von einem internationalen Traktorhersteller hat die voestalpine Tochter Metal Forming Division in Krems an Land gezogen. Von Niederösterreich aus werden maßgefertigte Stahlrohre in die Werke des Kunden geliefert, nach Europa, Brasilien, Indien und in die USA. In Kärnten gibt es ein neues Klimaschutzprojekt. Das Land organisiert gemeinsam mit der Bildungsdirektion und dem Klimabündnis Kärnten Online-Chats für Schülerinnen und Schüler. Ö3-Reporter Gerhard Petscher in Kärnten. Ab Freitag haben die Kärntner Schulklassen ab der 9. Schulstufe dann jeden Freitag die Möglichkeit, sich über den Klimaschutz zu informieren. Per Video-Online-Chats kann dabei mit den Fachleuten, aber auch über das Klima diskutiert werden und es können natürlich Fragen gestellt werden. Neben technischen und naturwissenschaftlichen Wissen wird auch über globale Zusammenhänge aufgeklärt. Und jetzt zum Wetter mit Daniel Schrott. Also Insta-Filter braucht es heute keinen beim Fotografieren vom Sonnenuntergang. Der Naturfilter heißt Sahara-Staub. 34.000 Tonnen von diesem feinsten Wüstensand liegen da momentan über Österreich. Morgen ein bisschen weniger, deshalb wird die Sicht morgen auf die Sonne besser sein, der Himmel blauer. Es wird auch ähnlich warm mit 12 bis 22 Grad. Aber es gibt morgen etwas mehr Nebel. In Niederösterreich vom Tullner Feld rauf bis an die tschechische Grenze kann es den ganzen Tag trüb bleiben und ein paar Stunden nebelig haben sie es morgen auch in Wien. Du Daniel, ich hätte jetzt noch eine Bitte. Mhm, bitte. Könntest du mir nochmal die Tageshöchstwerte für morgen sagen, aber sag's bitte langsam. Bis zu 22 Grad. Und damit sind auch morgen Wärmerekorde für Februar möglich, so wie heute zum Beispiel in Bad Gastein. Ich weiß nicht, ob das die Endorphine sind, aber ich finde das irgendwie sexy, wenn ihr von Tageshöchstwerten redet momentan. Ö3 ist hier. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Mittwoch hinter sich. Jetzt geht's nach Hause mit dem schnellsten Verkehrsservice Österreichs. Christoph Danninger, es dauert länger in Wien. Auf der Südosttangente Richtung Graz von Hirstetten bis zum Knoten Prater 30 Minuten länger dauert es hier. Und Richtung Kagran zwischen der Südautobahn und dem Handelskeh 40 Minuten. Geduld brauchen Sie auch noch in der Gürtelauffahrt Richtung Kagran, unter anderem dann noch auf der Grünberg- und Altmannsdorfer Straße stadtauswärts. Und Salzburg A10 Richtung Salzburg zwischen Hütter und Pfarrwerfen 20 Minuten Zeitverlust vor einem Baustellenbereich. Noch eine gute Fahrt mit vielen Lieblingshits. Der 5 um 5 Musikmix. Viel Musik und Tom Filzer. Take your time. I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night. You're the truth that is breaking me and keeping me together.

Nacht ist es schon kurz vor vier. Ich lieg wach in deinem Bett, denk an uns beide. Ich war mit Freunden unterwegs. Du warst alleine an der Bar. Hab mich gefragt, ob da was geht. Ich bin nicht mehr lange hier, hast du gesagt. Jetzt lieg ich wach, hell wach. Oh, denk die ganze Nacht an dich. Und wie du lachst, wie du lachst. Oh, auch wenn es nichts zu lachen gibt. Im ganzen Ort brennt nur ein Licht. Ganz allein für dich, wenn du heute alleine bist. Komm vorbei auf einen Wink. Mal schreib ich so etwas nicht, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass du heute nicht schlafen willst. Doch nicht mehr bleiben wach. Bis zum Morgen sind wir auf, haben die ganze Nacht geredet. Ich sitz in deinem Shirt auf der Couch. Mit dir würde ich mich gerne schlafen legen. Die ganze Nacht an dich. Und wie du lachst, wie du lachst. Wow, auch wenn es nichts zu lachen gibt. Im ganzen Ort brennt nur ein Licht. Ganz allein für dich, wenn du heute alleine bist. Komm vorbei auf einen Blick. Komm mal, schreib ich so etwas nicht. Aber irgendwie sag mir mein Gefühl, dass du heute nicht schlafen willst. Du und ich, wir bleiben wach. Du postest Fotos von dir am Strand. Bei uns hat's grad zum ersten Mal geschneit. Wir sind schon ein paar Monate vergangen. Nach ein paar Glühwein ruf ich an, frag, kommst du wieder mal vorbei? Weil ich lieg wach. Oh, oh, und denk die ganze Nacht an dich. Im ganzen Ort brennt nur ein Licht. Ganz allein für dich, wenn du heute alleine bist. Komm vorbei auf einen Blick. Normal schreib ich so etwas nicht, aber irgendwie sag mir mein Gefühl, dass du heute nicht schlafen willst. Du und ich verbleiben. With your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body. Jump. Also weder ist er der beste Sänger, noch ist er der beste Tänzer und dennoch hat er es geschafft, weltweit 80 Millionen Platten zu verkaufen und es sagt kein Geringerer als der Mann, der den Film drehen soll über Robbie Williams. Also, nur sollten Sie das heute nicht eh schon in der Früh mit Rebecca gehört haben, sage ich es auch mal laut, es wird einen Film geben über Robbie Williams. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und apropos Ö3-Wecker, da gibt's morgen natürlich wieder einen Riesenhaufen Vorfreude ab 6 Uhr, sprich 3x 100 Euro im Lockdown-Countdown. Ein Callboy, wenn der aufgeht, das wird ein Traum. Und Lieblingshits zum Aufstehen gibt's sowieso. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me. Cause there is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the day. I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. Cause there is so much wrong going on. Walk me home in the day tonight. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight. Cause there is so voller Leben, voller Rabatte, satte Rabatte. Minus 25% auf Tiefkühlprodukte inklusive Eis in Familien- und Vorratspackungen. Donnerstag bis Samstag für Jö-Mitglieder. Jetzt bei Billa und im Onlineshop. Billa, voller Leben. Infos und Details auf billa.at. Ich finde dich faszinierend. Bist schön, effizient und doch so einfach handzuhaben. Mit dir fühle ich mich sicher. Wärmepumpen von Bosch. Faszinierendes Design, revolutionäre Technik und einfachste Bedienung. Jetzt mit attraktiver Förderung und bis zu 300 Euro Cashback. Infos auf bosch-heizen.at. Bosch. Technik fürs Leben. Alle so, Sommerjob ist so 2020. Lachgesicht, Lachgesicht. Du so? Nope. Sommerjob ist 1200. Brutto. Mindestens. Geldsack, Geldsack. Sicher dir jetzt deinen Sommerjob bei der Post. Alle Infos unter post.at/sommerjob. Wenn's wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post. Aha, eine gute Luft da herin. Da geht's gleich besser mit der Konzentration. Wie das geht? Mit der Ionit Warnfarb von Baumit. Die aktiviert die Raumluft auf natürliche Weise. Also, jetzt mit Ionit ausmalen und besser konzentrieren. Baumit. Ideen mit Zukunft. Mehr auf baumit.com. Das Tolle an Schoketten? Die Schokostückchen sind nicht nur super praktisch, sondern auch super lecker. Einfach, Du, Schatzi, hast du meine Schoketten gesehen? Schoketten, die leckeren Schokoladenstückchen. Schoketten Schon get it. Also, jetzt mit IONIT ausmalen und die Raumluft dauerhaft verbessern. Bau mit. Ideen mit Zukunft. Mehr auf baumit.com. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Hallo, wenn Sie bei Frost einen Steinschlag entdecken, reagieren Sie schnell. Denn wenn Sie jetzt die Heizung aufdrehen, kann er durch den Temperaturunterschied jederzeit reißen. Wir reparieren Steinschläge in nur 30 Minuten. Einfach auf carglass.at das nächste Servicecenter in der Nähe finden. Buchen Sie jetzt Ihren Termin. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Sie wollten Fenster, haben Sie gesagt. Das Design. Einmalig. Wir verkaufen Schönheit. Blablabla. Spar dir das Blabla. Spar dir mehr. Wie die Mehrwertsteuer auf die neue Kunststofffenster- und Sonnenschutzserie. Von 22.02. bis 5.03. auf die Pro Plus Serie und Base Sun. Ohne Montage. Rekord. Fenster kann so einfach gehen. Mit SkyX streamst du dir die UEFA Champions League, die Deutsche Bundesliga, die Premier League, die Tipico Bundesliga Tennis mit Dominic Thiem, Formel 1, Golf. Mehr Sport passt einfach nicht in diesen Spot, aber in deinen 6-Monats-Traumpass. Hol dir den ganzen Live-Sport mit SkyX um nur 12 Euro im Monat. Wow, Lisa, in welchem Wunderland sind wir? Na, bei Penny, mitten in der neuen Bio-Auswahl. Bio-Auswahl beim Discounter? In echt? Echt Bio. Echt Bio, echt günstig. Jetzt mit doppelt so viel Auswahl, exklusiv bei Penny. Warum es bei den Renault-Vorteilswochen jetzt 4 Alu-Winter-Kompletträder gratis gibt? Naja, 3 würden ja keinen Sinn machen. Sichern Sie sich jetzt 4 Alu-Winter-Kompletträder gratis für viele Modelle und sparen Sie bei den Vorteilswochen zusätzlich bis zu 7.400 Euro. Außerdem gibt's den Renault Zoe mit dem 0% Green Leasing, Effektivzinssatz 0,19%, bereits ab 154 Euro pro Monat. Ö3 ist hier der Blick auf die Straßen in 20 Sekunden. Alles da, da, da. Nur morgen, am Donnerstag, den 25. Februar, gibt es bei Interspar minus 25% auf ein Produkt Ihrer Wahl. Gilt für fast alle Produkte. Alles da, da, da. Aber nur bei Interspar. Alles da, da, da. Von unserem schönen Mittwoch und eine gute Fahrt mit Ö3, der schnellste Verkehrsservice Österreichs. Und die längsten Staus, Christoph, nach wie vor in Wien, obwohl es langsam besser wird. Auf der Tangente Richtung Graz von Hirschstetten bis zum Knoten Prater brauchen Sie noch knapp 30 Minuten länger und Richtung Kagran zwischen der A2 und dem Handelskeh. Außerdem Stau in der Gürtelauffahrt Richtung Kagran sowie auf der Grünberg- und Altmannsdorfer Straße jeweils stadtauswärts. In Salzburg auf der A10 Richtung Salzburg zwischen Hütter und Pfarrwerfen noch immer 30 Minuten Zeitverlust vor einem Baustellenbereich. Na dann wieder zurück zu den Lieblingshits. Die 5 um 5. Viel Musik und Tom Finzer. Das sind die von heute, die aus Österreich und die von damals. Jerusalema, y kayala mi, y lo no lo sé, hambena mi, zumangishila na, Jerusalema, y kayala mi, y lo no lo sé, hambena mi, zumangishila. Daoya mi, aikola na, buso wa mi, aukola na. Kilo ndoloze, zuhambe na mi. Daoya mi, aikola na, buso wa mi, aukola na. Kilo ndoloze. Kilo no lo sé, kilo no lo sé.

Das ist Ö3 am Mittwochnachmittag mit Billy Joe Armstrong. Und wenn wir schon bei Doppelnamen sind, der Karl Egon aus Schlickendorf, heute in unserem kleinen Quiz. Hast du schon irgendwann mal einen anderen Karl Egon getroffen? Servus Tom, schönen Nachmittag. Hi. Nur den einzigen. Der Vater wollte den Karl angeblich, meine Mutter wollte den Egon. Eins und eins ist zwei. Also. Das ist die typische österreichische Lösung. Wenn wir uns nicht entscheiden können, dann machen wir einfach beides. Ja, ja. Ewig schlimmer, so ein langer Name. Karl Egon, bist du bereit? Ja, ich versuch's. Österreich, du Land der Biomilchbauern und Bäuerinnen. Wie viele Österreicherinnen glaubst du, geben denn an, ausschließlich Biomilch zu kaufen? Mehr als die Hälfte oder ist es so ein knappes Viertel? Puh, ich hätte sogar mehr als die Hälfte gesagt. Und das ist richtig. Angeben. Auch eine Idee. Was wollen denn viele Briten per Petition jetzt erreichen? Ein freier Tag am Ende des britischen Lockdowns oder 5 Freibier pro Brite, wenn die Pubs wieder aufmachen? Ich glaube, die Briten wünschen sich das Freibier. Ich glaube, das eine und das andere geht ein bisschen einher, aber es ist tatsächlich der freie Tag am Ende des Lockdowns. Sie war ja schon immer umstritten, nicht nur, weil sie stattfindet, wenn bei uns tiefster Winter ist, die Fußball-WM in Katar nächstes Jahr. Wie viele Gastarbeiter, glaubst du, sind angeblich schon beim Bau der Stadien und der Infrastruktur für die WM gestorben? 650 oder 6.500? Also ich glaube schon, dass die 6.500, was du gesagt hast, sind. Wahnsinn, ja. Bei uns klopft dafür der Frühling an. Zum absoluten Rekord im Februar fehlt aber noch ein bisschen. Wie warm war es denn am Rekordtag? War es da 24,2 Grad warm oder 31,6? Ich tippe auf die 24. 24,2, 28. Februar 2019. Schöne Grüße nach Deutschlandsberg und Güssing. Und Pilotprojekt in Spanien. Woraus soll da Strom erzeugt werden, Karl Egon? Aus Orangen oder aus Meeresalgen? Meeresalgen, glaube ich. Es ist ein Pilotprojekt in der Stadt Sevilla. Die haben unfassbar viele Orangenbäume und versuchen tatsächlich daraus jetzt Strom zu machen. Das ist sehr gut, muss ich sagen. Mit der Biomilch haben wir begonnen, mit dem Biostrom hören wir auf. Und dazwischen liegen 60 Euro und was eh noch ein bisschen wichtiger ist, Karl Egon, einen Baum für dich in Österreich pflanzen wir auch. Das ist fast noch wichtiger, wunderbar. Alles Liebe dir. Ja, danke, gell? Tschüss, Papa. 3. Das sind die 5 um 5. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name. And it feels like home. Child, you